würde sagen, wird mal Zeit. Ich suche mal wieder einen Text hier. Welchen denn? Ja, ich finde den schon. Kann noch sein, ne? Ja. Der ist hier. Also ich habe das noch gar nicht gespielt. Das, ich habe das heute Mittag mal gemacht. Er hat mich letzte Woche angerufen, ob ich spiele. Da war es auch unklar, weil ich heute Morgen noch in Kassel gewesen, habe da auch bei ein paar Kameraden gespielt. Auch so akustisch, da war ein Geburtstag von meinem Gitarristen. Und das ist ein Lied, Schrei nach Seife, kennt eigentlich auch jeder. Das ist dann, wir können die Melodie dann wieder summen, so. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Du bist wirklich dreckig, stinkst wie eine alte Sau. Deine Haare, sie sind filzig. Und du hattest noch nie eine Frau. Noch nie in deinem sinnlosen Leben hast du dich gewaschen. Du trägst immer die gleichen Klamotten mit Löchern in den Taschen. Dein Gestank ist nur ein stiller Schrei nach Seife. Dein Körper sehnt sich nach einem Bad. Du hast nie gelernt, dir die Zähne zu putzen. Und Läuse hast du in deinem Sack gesatt. Oh, oh, oh, Dreckstück! Wenn du wieder bettelst und findest es noch toll, lass dich nicht von mir erwischen, sonst zahlst du bei mir den Zoll. Du nimmst Drogen, verkaufst sie an Kinder und alles ist dir scheißegal, auch wenn die Bullen dich mal kaschen. Du machst weiter auf jeden Fall. Dein Verhalten ist ein dummer Schrei nach Hiebe. Deine Aktionen, sie sind ausgiebig geplant. Du hast nie gelernt, dich jemals zu benehmen. Und keine Menschenseele hat uns vor dir gewarnt. Oh, Arschloch! Dein Hass auf unser Land nimmt Übereifer. Du verachtest alle, die zu ihrem Lande stehen. Doch wir werden uns vor dir niemals verstecken. Wir werden aufrecht zueinander stehen. Oh, oh, oh. Deutschland! Deutschland!